Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Und jetzt gehen wir hier eine Hörspielkönigin besuchen, die Hamburger Hörspielproduzentin Heike Dine Körting. Mit einer Reihe ist sie besonders erfolgreich, mit Hanni und Nanni. Diese Hörspiele sind vor 50 Jahren zum ersten Mal auf Deutsch herausgekommen. Heike Dine Körting hat auch andere preisgekrönte Hörspielreihen herausgebracht, die drei Fragezeichen zum Beispiel oder fünf Freunde. Axel Schröder hat die Hanni und Nanni Macherin in ihrem Studio besucht und erstmal in die Serie reingehört. Ach, zu dumm, dass unsere alte Schule die Mädchen nur bis 12 behält. Nun muss ich mit Nanni in das blöde Internat Lindenhof. Mit diesen Sätzen von Hanni, der Zwillingsschwester von Nanni, startete 1972 eine deutsche Hörspiellegende mit Hanni und Nanni sind immer dagegen. Zwei Teenager, die im Internat Lindenhof dann doch eine tolle Zeit erleben. Und zwar bis heute. Bis heute, mit Ende 70, sitzt dabei Heike Dine Körting in ihrem Hamburger Studio. Rote Strickjacke, hellgraues, halblanges Haar, wache Augen. Schon als Mädchen war sie begeistert von Enid Blytons Hanni und Nanni. So ein bisschen Internatsgeschichte ist doch klasse. So hätte ich mir auch mal selber gewünscht oder habe mir das so vorgestellt. Wie schick das ist im Internat. Ich glaube, es ist gar nicht so toll. Aber dann habe ich eben Hanni und Nanni umgearbeitet, die Manuskripte so umgeschrieben, dass wir sie eben fürs Hören aufnehmen können. Und schon damals stand ihr dabei ihr späterer Ehemann, der Gründer des Labels Europa, Andreas Beuermann, zur Seite. Schon als Kind im Lübecker Elternhaus hat Heike Dine Körting mit ihren beiden Brüdern kleine Hörstücke aufgenommen, studierte dann aber Jura in Hamburg und Genf. Noch heute hat sie ihre Zulassung als Anwältin, Spezialgebiet Urheberrecht. Noch mehr Leidenschaft steckt sie aber in Produktionen, die allesamt und seit Jahrzehnten das Publikum begeistern. In die Hörfassungen von TKKG, den fünf Freunden oder die drei Fragezeichen. Und auch Heike Dine Körting ist immer noch begeistert von ihrer Arbeit, davon, zusammen mit ihren Kolleginnen ein Erlebnis für die Ohren und die Fantasie des Publikums zu schaffen. Ich mache ja am liebsten, wenn die suchen Gespenster oder sind irgendwo auf dem Dachboden, dann können wir, Andrea und ich oder Hella, wer auch immer die Geräusche macht, können wir dann selbst knarren und Spannung machen und sonst wie. Das macht mir Spaß. Quietschtüren und ein bisschen schaurig. Ja, herrlich. Heike Dine Körting zeigt den schallisolierten Raum, in dem die Sprecherinnen und Sprecher vor bis zu 5 Mikrofonen ihre Texte einsprechen und das riesige Mischpult mit unzähligen Schiebe- und Drehreglern. Hier ist sie Herrin über 36 Tonspuren, steuert die 6 Tonbandgeräte, den CD-Player, das Kassettendeck. Da lege ich dann die Schritte auf und da kommt dann der Wald und da kommt der Rabe und da kommt der Schrei von Herrn Sonstwas. Hier kommt Timmy der Hund, wenn wir in der Serie sind, oder Oscar. So, und dann sitzt man hier am Mischpult. Jetzt hole ich mir ein kleines bisschen die Atmo hoch. Dann mache ich kommt da der Hund angerannt. Und dann kann ich auch gleich ihn selber von da nach da laufen lassen, so ganz einfach, ne? An der Wand hängen dicht an dicht unzählige der alten braun-grauen Tonbänder. Der Sound einer Kutsche, ein Sprung ins Wasser, das Bellen eines Hundes. Während Heike Dine Körting älter geworden ist, sind Hanni und Nanni immer jung geblieben. Aber auch die Zwillinge passen sich ganz behutsam modernen Zeiten an. Sie können ins Internetcafé gehen und also das Telefon ist auch nicht mehr dieses alte Blocktelefon, sondern schon ein Tastentelefon geworden. Und insofern ist es auch alles moderner, auch wenn sie dann nach Berlin fahren und zu irgendeinem Riesenkonzert. Das ist alles in der Jetztzeit. Okay, dann ist das abgemacht. Freitagabend werden wir 5 die Premiere im Zirkus Valentino erleben. Gerade erst waren wieder Regine Lamster und Manuela Dahm in Heike Dine Körtings Tonstudio. Die beiden Sprecherinnen von Hanni und Nanni sind schon seit Anfang der 1970er Jahre mit dabei. Und dass das immer noch ganz hervorragend funktioniert, könnte auch etwas mit den ewig jungen Zwillingen zu tun haben, vermutet Heike Dine Körting. Durch das, was sie machen und wie sie sprechen und miteinander sprechen, sind sie jung geblieben, ganz jung geblieben. Und da wird man gleichzeitig auch ein bisschen jung mit. Ne? Ich könnte ja mindestens 17 Jahre in Pension oder in Rente gehen. Habe ich allerdings nicht. Weder Rente noch Pension. Also ich muss schon noch ein bisschen und mag auch noch ein bisschen. Ansporn ist ihr dabei nicht nur die Freude am Hörspiel, sondern auch die begeisterten Rückmeldungen von Hanni und Nanni oder drei Fragezeichen-Fans. Und über 230 goldene Schallplatten, die sich in 5 Jahrzehnten angesammelt haben. Unglaublich, oder? Mehr als 230 goldene Schallplatten, das ist ja wirklich eine echte Hörspielkönigin mit so viel Gold.